Kapitel 07, 5, 7, 4, 7. Auszug aus dem Brief des britischen Botschafters Lorraine in Rom an Lord Halifax vom 18. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 59.1. Ich sah Graf Charnel gestern Abend und fragte ihn, was seine Eindrücke von der allgemeinen Lage wären und mit besonderem Bezug auf Danzig seit seiner Reise nach Salzburg. Zweiter. Er sagte, dass deutsche Haltung sehr steif wäre, dass es am Abend zuvor weitere Schießereien an der Grenze gegeben hätte, was in der deutschen Presse einen neuen Sturm der Empörung ausgelöst hätte. Danziger Frage verlangte nach seiner Meinung eine sofortige und entschiedene Lösung. Er fragte mich nach meiner Meinung. Dritter. Ich erwiderte, wenn Hitler darauf erpicht wäre, seinen Willen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf alles andere, sehe ich nicht, wie ein Zusammenstoß vermieden werden könnte. Polen würde einer Verhandlungslösung zustimmen, aber nicht Befehle von Hitler entgegennehmen. Andere Länder, mein eigenes eingeschlossen, empfänden ähnlich. Ich fügte hinzu, dass wir unsere Hilfe an Polen verpfändet hätten, wenn es in Verteidigung seiner nationalen Unabhängigkeit für notwendig befände, zu den Waffen zu greifen, und dass wir unser Glühbirne halten würden. Fünfter. Er sagte, Sie meinen, dass es kein Diktat geben kann. Ich sagte, das wäre genau das, was ich meinte. Die Danziger Frage könnte nicht durch ein zweites München gelöst werden. Keine britische Regierung könnte sich eine zweite Regelung nach dem Müncher-Inö-Muster leisten. 8.9. Charnel, aber warum wären die Polen so halsstarrig? Sie würden die Hektigkeit des ersten Zusammenpralles erleiden. Müssten sie ihrer Vernichtung entgegensehen? Könnten sie nicht maßvoller werden? 10. Ich sagte, dass Polen dies besser als irgendwer wüsste, aber da wären einige Dinge, die für kostbarer als das Leben selbst gehalten würden. Was die Mäßigung 136.11 anginge, so sollten beide Seiten aufgefordert werden, sie auszuüben, nicht nur eine. Ich würde ihn, Charnel, jedoch um eins bitten, falls es aufgrund der umfassenden Informationen, die ihm über jede mögliche Entwicklung der Situation gewiss wären, zu irgendeinem Zeitpunkt seiner eigenen Meinung entspräche, dass eine anglo-italienische Konsultation zur Wahrung des Friedens beitragen könnte, so wolle er mich bitte sofort herbeirufen lassen. 12. Graf Charnel sagte nach einem Augenblick der Überlegung, ich beachte sehr sorgsam, was Sie gesagt haben. Wir werden in Berührung bleiben, 58 Telegramm von Lord Halifax an Botschafter Knard vom 18. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 58.1. Lage betreffs Danzig scheint die zu sein, dass die deutsche Regierung nicht gewillt ist, den ersten Schritt zu einer Diskussion dieses Problems zu tun, und die polnische Regierung sieht sich zweifellos derselben Schwierigkeit gegenüber. Es ist deshalb schwer, eine Andeutung zu geben, wie derzeitig in dieser Frage irgendein Fortschritt erzielt werden kann, und ich weiß die Lage der polnischen Regierung voll zu würdigen. 2. Auf der anderen Seite ist es die Minderheitsfrage, die jetzt in bedrohlicher Weise hochgespielt wird. 3. Mir ist bewusst, dass es auf beiden Seiten Klagen über die Behandlung der Minderheiten gibt. Mir ist auch Oberst Becks Haltung, wie in Absatz 6 Ihres Telegramms Nummer 11 dargelegt ist, bekannt, aber nichtsdestoweniger neige ich dazu, der polnischen Regierung den Gedanken anheimzustellen, dass sie der deutschen Regierung irgendwie mitteilen möge, dass die Schwierigkeiten, welche für beide Parteien die Danziger Frage umgeben, offen zutage liegen und wohlbekannt sind, und dass die polnische Regierung ihrerseits nicht den Wunsch hat, diese Schwierigkeiten zu vermehren. Aber die Frage der Minderheiten steht jetzt so sehr im Vordergrund, dass es zu einer Verminderung der Spannung beitragen könnte, wenn es eine Diskussion zu diesem Problem gäbe. 4. Falls Sie nicht einen Gegengrund sehen, würde ich es begrüßen, wenn Sie mit Herrn Beck im Sinne dieses Telegramms sprechen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die polnische Regierung hinsichtlich Danzigs irgendetwas fortgeben oder anderweitig ihre Stellung kompromittieren sollte, aber ich glaube nicht, dass sie dies tun würde, indem sie meine Anregung aufgriffe und dies entspricht meinem Wunsch, nichts unversucht zu lassen, um eine Auseinandersetzung abzuwenden. 5. Falls Sie in diesem Sinne vorstellig werden, mögen Sie es vielleicht für zweckmäßig halten, eine Anregung beizupflichten, die Sir Henderson gegeben hat dahingehend, dass die polnische Regierung ihren Botschafter in Berlin anweisen möge, eine Erneuerung des Kontaktes mit Feldmarschall Göring zu versuchen, was angesichts ihrer persönlichen Beziehungen nicht allzu schwierig sein sollte. 6. Glauben Sie, die polnische Regierung würde bereit sein vorzuschlagen, dass jede Verhandlung, wenn sie erforderlich sein soll, eine Entspannungsperiode vorausgehen muss, deren erstes Anzeichen ein Pressefrieden sein würde, 137-59 Auszug aus der Notiz des Foreign Office über die Verhandlungen zum anglo-polnischen Vertrag vom 18. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 66. Der polnische Botschafter und Herr Kulski, Rechtsberater des polnischen Außenministeriums, trafen sich mit Sir Akadagan, Herrn Fitzmaurice und Herrn Strang am 18. August, um Verhandlungen für den Abschluss eines anglo-polnischen Vertrages zu eröffnen, von dem bereits vorläufige Entwürfe zwischen den beiden Regierungen ausgetauscht worden sind. Graf Rakczynski sagte, dass die polnische Regierung darum besorgt wäre, diesen Vertrag so bald wie möglich abzuschließen, da sein Abschluss eine nützliche internationale Wirkung haben würde. Er hoffte, dass wir versuchen würden, die Presse zu überreden, diesen Verhandlungen keine übermäßige Bedeutung beizumessen. Sir Cadogan sagte, wir würden die französische Regierung unterrichtet halten, und während die Verhandlungen fortschritten, könnte der Vertrag abgeschlossen werden, unabhängig von dem beabsichtigten Sowjetvertrag, sagte, dass es in dem geheimen Protokoll, das dem polnischen Entwurf beigefügt ist, vorgesehen wäre, dass der Vertrag nur für Aggression seitens Deutschlands gelten würde. Dass dies die Absicht beider Regierungen wäre, ginge hervor aus der Niederschrift der Beschlüsse, abgefasst am Ende von Oberst Becks Besuch im April. Die Tatsache, dass der Vertrag nur auf deutsche Aggression anwendbar sein würde, bedeutete nicht, dass die polnische Regierung dazu neigen würde, irgendeine weniger bindende Verpflichtung zu übernehmen hinsichtlich Aggression seitens anderer Graf Rakzynski, die einzigen europäischen Staaten als Deutschland. Sir Cadogan sagte, Mächte, die wahrscheinlicherweise zur Aggression greifen könnten, wären Deutschland und Italien, und es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass Italien handeln würde. SMR würde es vorziehen, die Bezeichnung irgendeines einzelnen Staates als des voraussichtlichen Aggressors zu vermeiden, 60 Bericht des britischen Botschafters Sir Neville Henderson an Lord Halifax vom 18. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 56. Ich bin zu dem bestimmten Entschluss gekommen, dass, wenn der Friede erhalten werden soll, die gegenwärtige Situation nicht länger andauern darf. Die Verstärkung der antipolnischen Pressekampagne und der Umfang weitreichender Berichte und Geschichten über England und Frankreich, im letzten Moment Polen nicht zu unterstützen jetzt in der Zeit, wo die deutsche Armee auf dem höchsten Stand der Kriegsvorbereitung ist, überzeugt mich, dass Hitler nun wirklich daran glaubt, dass, wenn es Krieg gibt, dies kein reiner Krieg sein werde, und dass er seine Pläne durchführen könne ohne wirksamen Eingriff der Westmächte. Ein zusätzlicher oder gar gleich starker Antrieb mag der Glauben sein, dass selbst, wenn wir tatsächlich kämpfen sollten, ein Krieg eher jetzt besser als 138 späterhin ist, da England, wenn der geeignete Augenblick kommt, Deutschland später auf jeden Fall anzugreifen beabsichtigt. Ein starker Antrieb lässt mich glauben, dass, wenn wir kämpfen, der Krieg besser jetzt ist als später, wenn England meint, an einem passenden Moment Deutschland so oder so anzugreifen. Ich habe privat angeregt in einem besonderen Brief von heute, dass jetzt der Augenblick für den Premier gekommen ist, sich geheim und in einem Brief an Hitler zu wenden und darzulegen, unmissverständlich Englands Position und Verpflichtung gehen. Ich habe Grund, jetzt zu glauben, dass es sehr viel wirkungsvoller sei, wenn dieser Brief direkt zu Hitler durch jemanden wie General Einsiedel gebracht würde, der dann wörtlich erklären könne, wo wir stehen und wo Deutschland steht. Es sollte ganz klar gemacht werden, dass keine Einschüchterung beabsichtigt sei, denn ich kann versichern, dass jeder Anschein einer Einschüchterung seinen Zweck verfehlen würde. Die ganze Absicht des Briefes und Besuches sollte sein, Tatsachen kristallklar darzulegen. Der erste und wichtigste Punkt sollte die bestimmte Feststellung von Englands Verpflichtungen und seine Absicht sein, sie zu erfüllen. Englands Bereitschaft, wenn Hitler friedliche Lösungen annimmt, andere und allgemeine Probleme zu diskutieren, ist der zweite Punkt, doch es sollte so klargestellt werden, dass nicht der Eindruck entsteht, dass dieses ein Handel oder eine Bestechung sein solle. Drittens, es sollte Sicherheit darüber sein, dass wir ein Abkommen zu sichern die Absicht haben über Danzig und den Korridor, das beide die Polen und die Deutschen befriedigen soll. Das Obenstehende soll keinen direkten Kontakt zwischen Polen und Deutschland ausschließen, der in den letzten 4 Monaten aufgehört hat zu bestehen. Ich bin nicht sicher, ob Hitler nach Tannenberg gehen will. Schwierig ist, dass er nicht hingelangen kann in der Luft, auf der Straße noch mit der Bahn ohne polnische Erlaubnis, und über die Seereisen betont nur die Unmöglichkeit noch stärker, dorthin zu gelangen auf anderem Wege ohne den polnischen guten Willen. Ich glaube nicht gerade, dass die Krisen von Reden abhängig sind, und ich fühle sehr stark und eindringlich, dass, wenn etwas getan werden muss, es jetzt getan werden sollte. Hitler weiß, dass der Premier am 21. August nach London zur Besprechung im Kabinett zurückkehren wird. Wenn danach kein Schritt irgendwelcher Art geschehen wird, wird Hitler daraus schließen, dass wir glauben, dass sich die gegenwärtige Situation unendlich fortsetzt, und es ist dann äußerst wahrscheinlich, dass er selbst eine Aktion unternehmen wird. Er will womöglich auch die Rückkehr des italienischen Botschafters von Rom abwarten, der ihm die letzten Ansichten Mussolinis übermitteln wird. Diese mögen auch entscheidenden Einfluss auf seine Pläne haben. Aber was England denkt, geht über alles, und ich fühle ganz bestimmt, dass, wenn SMR es unternimmt, jemanden zu Hitler zu schicken, sich dieser nicht weigern würde, ihn zu empfangen. Während ein Brief geheim bleiben kann, so kann ein Besuch dies nicht. Nichtsdestoweniger könnte sein Zweck erklärt werden als Versuch, einige Tatsachen der britischen Lage zu erklären, damit Missverständnisse keine tragischen Folgen für die Minderheit hätten. Die Presse auf beiden 139 Seiten müsste sorgfältig im Voraus gewarnt werden, eine provozierende Haltung zu zeigen. Nur jene, die Krieg wollen, werden reden, Hitler steige herab. Ich glaube, dass dies die einzige Möglichkeit zu einem unmittelbaren Halt ist, damit es keinen Krieg gibt. 60a Information des Reichsaußenministers für Botschafter von der Schulenburg vom 18. August 1939 Adab BD. 7 Nummer 113 Berlin, den 18. August 1939, 22:48. Ich bitte Sie nochmals, eine sofortige Unterhaltung mit Herrn Molotow herbeizuführen und alle gegebenen Mittel auszunutzen, dass diese Unterhaltung ohne jede Verzögerung stattfindet. Bei dieser Unterhaltung bitte ich, mit Herrn Molotow in folgendem Sinne zu sprechen: Die Reichsregierung habe aus seiner letzten Erklärung zu ihrer großen Befriedigung positive Einstellung der Sowjetregierung zur Neugestaltung deutsch-russischer Verhältnisse entnommen. Auch wir würden unter normalen Verhältnissen natürlich bereit sein, Neuregelung deutsch-russischer Beziehungen auf diplomatischem Wege weiter vorzubereiten und in der üblichen Weise durchzuführen. Die ungewöhnliche gegenwärtige Lage mache aber nach Auffassung des Führers notwendig, eine andere Methode anzuwenden, die schnell zum Ziele führe. Die deutsch-polnischen Beziehungen verschärften sich von Tag zu Tag. Wir müssten damit rechnen, dass jeden Tag Zwischenfälle eintreten könnten, die den Ausbruch eines offenen Konflikts unvermeidlich machten. Nach der ganzen Haltung der polnischen Regierung hätten wir die Entwicklung der Dinge in dieser Beziehung keineswegs in unserer Hand. Der Führer hält es für notwendig, sich bei Bemühungen um Klärung deutsch-russischen Verhältnisses nicht von Ausbruch eines deutsch-polnischen Konflikts überraschen zu lassen. Er hält vorherige Klärung schon deshalb für notwendig, um bei diesem Konflikt russischen Interessen Rechnung tragen zu können, was ohne solche Klärung natürlich schwer sei. Die von Herrn Molotow abgegebene Erklärung bezieht sich auf ihre erste Mitteilung vom 15. August. In meiner ergänzenden Instruktion sei über diese Mitteilung hinaus schon klar gesagt, dass wir mit Gedanken Nichtangriffspakts, Garantierung baltischer Staaten und deutscher Einflussnahme auf Japan völlig einverstanden seien. Alle sachlichen Elemente für sofortige Aufnahme direkter mündlicher Verhandlungen und für eine endgültige Einigung seien also gegeben. Im Übrigen können Sie erwähnen, dass die von Herrn Molotow erwähnte erste Etappe, nämlich der Abschluss der Verhandlungen über ein neues deutsch-russisches Wirtschaftsabkommen, ja mit dem heutigen Tage zurückgelegt sei, so dass man zweite Etappe nun in Angriff nehmen solle. Wir beten deshalb nunmehr um sofortige Stellungnahme zu dem in der ergänzenden Instruktion gemachten Vorschlag meiner sofortigen Reise nach Moskau. Ich bitte dabei hinzuzufügen, dass ich mit Generalvollmacht des Führers Kommen 140 würde, die mich ermächtige, den Gesamtfragenkomplex erschöpfend und abschließend zu regeln. Was insbesondere Nichtangriffspakt anbetreffe, so erscheine er uns so einfach, dass es keiner langen Vorbereitungen bedürfe. Wir denken hier an folgende drei Punkte, die ich Herrn M. vorzulesen, aber nicht zu übergeben bitte. Artikel 1. Das Deutsche Reich und die UdSSR werden in keinem Falle zum Kriege oder zu einer anderen Art von Gewaltanwendung gegeneinander schreiten. Artikel 2. Dieser Vertrag tritt sofort mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt von da an unkündbar für eine Dauer von 25 Jahren. Ich bitte dabei zu bemerken, dass ich in der Lage sei, im Hinblick auf diesen Vorschlag bei mündlichen Besprechungen in Moskau Details zu regeln und gegebenenfalls russischen Wünschen Rechnung zu tragen. Ebenso sei ich in der Lage, ein spezielles Protokoll zu unterzeichnen, das Interesse beider Teile in diesen oder jenen Fragen der auswärtigen Politik regelt, zum Beispiel Regelung Interessensphäre in Ostseegebiet, Frage Baltenstaaten und so weiter. Auch eine solche Regelung, die uns von erheblicher Bedeutung scheine, sei aber nur bei einer mündlichen Aussprache möglich. In diesem Zusammenhang bitte ich zu unterstreichen, dass die deutsche Außenpolitik heute an einer historischen Wende angelangt ist. Ich bitte Unterhaltung abgesehen von obigen Vertragsartikeln diesmal nicht in der Form Vorlesung dieser Instruktion zu führen, sondern im Sinne der vorstehenden Ausführungen mit allem Nachdruck auf schnelles Zustandekommen meiner Reise hinzuwirken und etwaigen erneuten russischen Einwendungen entsprechend entgegenzutreten. Sie müssen sich dabei die entscheidende Tatsache vor Augen halten, dass baldiger Ausbruch offenen deutsch-polnischen Konflikts wahrscheinlich ist und dass wir deshalb das größte Interesse daran haben, dass mein Besuch in Moskau sofort zustande Ribbentrop kommt. 61 Auszug aus dem Bericht des britischen Geschäftsträgers Campbell an Lord Halifax über seine Unterredung mit dem französischen Außenminister am 19.08.1939 aus DBFP 7 Nummer 80. Ich fragte ihn nach seinen Ansichten über die augenblickliche Lage. Nachdem er sagte, dass wir während der nächsten zwei Wochen durch eine ernste und sehr schwierige Situation gehen würden, fuhr er fort, er wünschte die ganz besondere Aufmerksamkeit SMR auf die Frage des Durchmarsches russischer Truppen durch polnisches Gebiet zu lenken. Es wäre von kapitaler Wichtigkeit, dass die Polen die russischen Vorschläge annehmen sollten. Es würde unheilvoll sein, wenn infolge einer polnischen Weigerung die russischen Verhandlungen zusammenbrechen sollten. Der französische Botschafter in Warschau hätte bereits das Thema bei Herrn Beck angeschnitten, dessen Reaktion ungünstig gewesen wäre. Herr Barnett wäre dabei, den französischen Botschafter anzuweisen, wieder zum Angriff überzugehen und hoffte, dass SMR ihre Unterstützung leihen würde. Ich sagte, dass Sir Kennedy seinen französischen Kollegen bereits stark unterstützt hätte, aber dass seine Bemühungen eine ähnliche Aufnahme gefunden hätten wie diejenigen des 141 Herrn Noel. Herrn Barnett war dies nicht bekannt, aber er hoffte, sie würden auch die neue Demarche, die er soeben machte, unterstützen. Es wäre eine unhaltbare Position, welche die Polen einnehmen, indem sie sich weigern, die einzige unmittelbar wirksame Hilfe anzunehmen, die sie im Falle eines deutschen Angriffes erreichen könnten. Es würde SMR und die französische Regierung in eine fast unmögliche Lage versetzen, wenn wir unsere beiden Länder auffordern müssten, in einen Krieg zu gehen zur Verteidigung eines Polens, das diese Hilfe abgelehnt hätte. Falls, wie die Polen zu glauben neigten, sie die Deutschen leicht überwinden und in Ostpreußen einfallen würden, dann würde russische Hilfe nicht benötigt und es würde keine Rolle spielen, ob sie dem russischen Vorschlag zugestimmt hätten. Falls andererseits, wie es Herr Barnett für wahrscheinlicher hielt, die Polen zum Rüdezug gezwungen wären und Niederlagen erlitten, dann wäre russische Hilfe absolut notwendig für sie. Er verstünde das polnische Widerstreben, aber in einem Falle wie diesem könnten sie nur das kleinere von zwei Übeln wählen. Die Polen hätten in der Behandlung der Deutschen in der Danziger Frage jeden Fehler gemacht. Sie hätten ein Ultimatum an den Danziger Senat gesandt zu einem Zeitpunkt, als es hätte nicht gesandt werden dürfen, sie hätten am 10. August eine Not an die deutsche Regierung gesandt, die Hitler in Wut versetzt hätte, und vor dem hätten sie zugelassen, dass die Deutschen in steigendem Maße ihre Hand auf Danzig legten, ohne irgendetwas zu tun, um es zu verhindern, und erst dann tätig reagiert, als es zu spät war und dann auf eine unkluge Art weiter. Herr Barnett bat mich nochmals, Sie zu unterrichten, für wie wichtig er die polnische Annahme der russischen Vorschläge hielte und seine zuversichtliche Hoffnung zu betonen, dass Sie ihn unterstützen würden in seinen Anstrengungen, Herrn Beat zu überzeugen. Er fügte hinzu, dass er erfreut wäre, dass ein politischer Vertrag mit Polen noch nicht abgeschlossen wäre, da diese Tatsache uns vielleicht ein Mittel gäbe, Druck auszuüben. 61a-Bericht des britischen Geschäftsträgers Campbell in Paris vom 19.08.1939 an Lord Halifax über seine rüde Sprache mit dem amerikanischen Botschafter Bully T.T., DBFP BD 7 Nummer 81. Herr Bully T.T. denkt, dass sie äußerst ernst ist und dass alles davon abhängt, ob Herr Hitler wirklich glaubt, dass, wenn er zum Kriege gegen Polen schreitet, Frankreich und Großbritannien sich auf die Seite der Polen stellen werden. Er fühlte sich nicht sicher, dass dies schon der Fall wäre. Er dachte, die Wilhelmstraße schiene noch überzeugt, wie bewiesen würde durch Bemerkungen, die vom Staatssekretär am 15. August dem französischen und brummtischen Botschafter gegenüber gemacht wurden, und dies trotz der Tatsache, dass Herr Colundre kategorisch darauf hingewiesen hätte, dass Großbritannien und Frankreich in den Krieg ziehen würden und dass Sir Henderson eine ähnliche Erklärung abgegeben hätte, wenn auch, so glaubte er, in etwas weniger kategorischen Formulierungen. Ich sagte ihm, dass ich einen Bericht über die Unterhaltung zwischen Sir Henderson und dem Staatssekretär gesehen hätte, und dass Henderson in diesem Punkt völlig deutlich 142 gewesen war. Als ich Herrn Barnett heute Nachmittag besuchte, hielt ich es für gut herauszufinden, ob er dächte, dass Herr Hitler noch Zweifel hätte über unsere Absichten und was seine Meinung wäre zur Möglichkeit einer direkten Mitteilung an Herrn Hitler, falls der amerikanische Botschafter ihm gegenüber den Gedanken erwähnen sollte. Ich erzählte ihm, dass der amerikanische Botschafter Hitlers Glaube an die französische und britische Intentionen im Falle einer Aggression gegen Polen zu kämpfen, bezweifelte und von seinem Vorschlag eines Briefes von Herrn Chamberlain und Herrn Daladier an Herrn Hitler. Herr Barnett sagte, dass er sicher sei, dass Hitler überzeugt wäre. Würde er sonst mehr und mehr schon zu den Fahnen rufen und fieberhaft Benzin kaufen, egal zu welchem Preis. Er dächte auch, dass seine Bemerkungen zu Herrn Burkhardt es bewiesen. Darüber hinaus wäre dies ein weiterer Hinweis, dass Herr V. Ribbentrop zu Graf Czarnö in Salzburg gesagt hätte, dass die Zeit für Großbritannien und Frankreich arbeitete und dass der Rhythmus ihrer Vorbereitungen jetzt schneller wäre als der Deutschlands, und wenn es Krieg geben müsste, sollte er besser jetzt sein. 62 Brief von Lord Halifax an Premierminister Chamberlain vom 19. August 1939 aus DBFP 7 Nummer 83. Als ich Anfang der Woche in London war, gab mir Vince Tittiart ein Gutteil in im Endergebnis ging dies Formationen, die aus verlässlicher Quelle stammten dahin, dass kurz vor dem Treffen von Czarnö und Ribbentrop in Salzburg Mussolini sein Gewicht in die Waagschale geworfen hatte mit einem Memorandum an Hitler in dem Sinne, dass Italien natürlich 100 Grad ruhig auf Seiten Deutschlands wäre, aber dass es eine Reihe trefflicher Gründe gäbe, warum Deutschland keine überstürzte Handlung unternehmen sollte. Die Folge hiervon wäre gewesen, Hitler so zu reizen, dass sofort das Salzburger Treffen arrangiert würde. Von diesem Treffen behielt Czarnö anfangs die italienische Position bei, gab aber unter Hitlers Druck etwas nach. Dieser Druck wurde ausgeübt in der Richtung, Zusicherungen zu geben, dass jede Aktion im Hinblick auf Danzig oder Polen so durchgeführt werden würde, dass ihr örtlicher Charakter gesichert bliebe und dass andere Mächte tatsächlich nicht hineingezogen werden würden, und dass demgemäß Italien nichts zu fürchten hätte. Hitler habe in der Tat nichts anderes von ihm verlangt, als dass es in einer freundlichen Haltung der Neutralität beharren sollte. Eine weitere Information besage, dass Freiweg in Berlin entschieden würde, eine Aktion gegen Polen durchzuführen an einem Tag zwischen dem 25. und 28. August. Uns sind im Laufe der letzten 6 Monate so viele Datumsangaben gemacht worden, dass man natürlich skeptisch ist, bei deren jeweiliger Wiederholung, und wir sollten nicht ausschließen, dass alles dies zum allgemeinen Nervenkrieg gehöre, der, wie uns gesagt worden ist, während dieser Wochen zu wüten geplant war. Gesehen davon gäbe es Anzeichen, dass Hitler immer noch glaubt, dass wir nicht GI denken zu kämpfen oder, dass er Polen zermalmen kann, bevor wir auf der Bild ab 143 Fläche erscheinen können. Es könnte gefragt werden, ob, wenn er von unseren bisherigen Erklärungen nicht überzeugt worden ist, er jetzt durch eine weitere Erklärung irgend mehr überzeugt werden wird. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir GI rechtfertigt sein würden, irgendeine Anstrengung zu unterlassen, um ihm die Wahrheit beizubringen, und deshalb würde Idi anregen, dass wir Mittel finden sollten, ihm eine klare Botschaft im Namen SMR zu übermitteln, die unsere Position definiert, möglicherweise durch die eine oder andere der von Henderson vorgeschlagenen Methoden, sollte durch die Vermittlung irgendjemandes wie eins Ide, der mündlich mit Hitler reden könnte oder mit Hilfe eines Briefes an Hitler von ihnen selbstständig. Hendersons Rat ist in diesem Punkt widerspruchsvoll gewesen. Auf der einen Seite missbilligt er alles, was an den 21. Mai 1938 anklingen würde, und im selben Atem empfiehlt er eins Ide, was, wie ich denken würde, sicherlich diese Wirkung haben würde. Wie Sie wissen, hat Herr Hitler selber von Zeit zu Zeit einen Hinweis fallen lassen, dass er es gern sehen würde, wenn ein Engländer käme. Wir haben heute Nachmittag an Henderson telegrafiert, um ihn um sein wohlerwogenes Urteil zu diesen Alternativen zu bitten, aber wenn er nicht sehr starke Gründe dagegen anführt, so wäre ich dafür, die Annäherung mittels eines persönlichen Briefes von Ihnen im Namen SMR an Hitler zu machen. Ich möchte annehmen, dass dies die Wirkung auslösen würde ohne den gegenseitigen Nachteil der Publizität. Ich will versuchen, einen Entwurf, es bleibt zu überlegen, ob dies am besten getan werden, diesem Brief beizufügen. Es schien mir wichtig, während wir eine Aktion in Berlin erwogen, dass wir einige Anstrengungen in Rom unternehmen sollten mit dem Ziel, Mussolini zu ermutigen, seine Bremsbemühungen nicht aufzugeben. Ich schicke daher heute Abend ein Telegramm an Lorrain, SDB Nummer 65, von dem ich eine Abschrift beilege. Ich hoffe, Sie werden nicht Ihre Missbilligung aussprechen. Wenn Mussolini überhaupt mitspielen will, gibt ihm dies vielleicht einige Ermutigungen. Ich unterrichte zurzeit weder die Polen noch die Franzosen von unserer Annäherung an Rom. 63 Aufzeichnung des im Urlaub befindlichen deutschen Botschafters von Dürksan über die voraussichtliche Haltung Englands im Falle eines deutsch-polnischen Konflikts. 19.08.1939 DM2S 141F. Gröditzberg, Schlesien, den 18. August 1939 Geheimi. Angesichts der zunehmenden Spannung in den deutsch-polnischen Beziehungen nur gewinnt die Frage nach der voraussichtlichen Haltung Englands im Fall eines deutsch-polnischen Konflikts steigende Bedeutung. Die Beantwortung dieser Frage muss sich aus einer Analyse der Gründe ergeben, die Großbritannien zu einer so engen Bindung an Polen veranlasst haben. 2. Die außenpolitischen Gründe für diese Bindung sind bekannt und bedürfen einer schlagwortartigen Zusammenfassung, die schon in den Jahren 1933-1936 lebendige Sorge Englands wegen der Erstärkung Deutschlands wurde weiter GE 144 steigert durch den Anschluss Österreichs und die Rückkehr des Sudetenlands zum Reich. Die Ergebnisse von München wurden als eine diplomatische Niederlage empfunden. Die zunehmende Sorge um eine Bedrohung der britischen Weltstellung brachten nach der Angliederung Böhmens und Mährens im März D.J.S. den Entschluss zur Reife, weiteren, einseitig vorgenommenen Machtverschiebungen zugunsten Deutschlands entgegenzutreten. Dies sollte durch eine Neuauflage der alten Konzeption von der kollektiven Sicherheit mit der neuen Firmierung der Bildung einer Nichtangriffsfront, das heißt also durch eine Einkreisung Deutschlands, erreicht werden. Der Eckstein dieser Nichtangriffsfront ist Polen geworden, das durch eine verlogene Pressekampagne im März zum nächsten Opfer der deutschen Aggression gestempelt wurde. Solange England an der Einkreisungspolitik festhält, wird es die Erfüllung der an Polen gegebenen Zusicherungen als eine Frage ansehen müssen, von der sein außenpolitischer Ruf weitgehend abhängt. 3. Über das außenpolitische Gebiet hinaus wirken noch andere wichtige Faktoren psychologischer Art auf die Haltung Englands gegenüber Polen ein. Die lange Reihe diplomatischer Niederlagen Englands in den vergangenen Jahren, Ostasien, Abessinien, Spanien, Österreich, die München, Böhmenmähren, Zusammenbruch der Völkerbundspolitik, wirkten je länger desto mehr auf das englische Selbstgefühl deprimierend ein. Die Preisgabe des Nigers, Schuschnigges, Beneschs wurde allmählich als moralische Minderwertigkeiten empfunden, die England in den Augen der Welt als schwach, unzuverlässig und politischen Kredits unwürdig erscheinen lassen mussten. Mit dem außenpolitischen Ruck, den sich England nach dem 15. März durch die Neuorientierung seiner Politik gab, ging ein moralischer Ruck Hand in Hand. England will nunmehr anhand der neu eingegangenen Verpflichtungen seine Vertragstreue, seine Kraft und seinen politischen guten Ruf unter Beweis stellen. Es will auch gleichzeitig vor sich selbst seinen Minderwertigkeitskomplex überwinden. Dies ist der innere Grund für die dauernde, fast hysterisch anmutende Wiederholung des Satzes durch Chamberlain und andere britische Staatsmänner, dass Großbritannien einer gegen den Willen Polens erfolgenden Angliederung Danzigs an Deutschland, ganz zu schweigen von weiteren Rückgliederungen ehemaliger deutscher Gebiete, nicht tatenlos zusehen könne, sondern dann den Bündnisfall als gegeben ansehen müsse. Danzig ist daher der Punkt, auf den die englische Öffentlichkeit hypnotisiert und wie von einer fixen Idee befangen hinsieht. Aus die Berücksichtigung dieses psychologischen Faktors ist von Bedeutung, weil sie Rückschlüsse auf die Haltung Englands bei der weiteren Entwicklung des deutsch-polnischen Verhältnisses zulässt. 4. Ein weiterer, vom außenpolitischen Gebiet abliegender Umstand spielt bei der Haltung Englands gegenüber dem deutsch-polnischen Fragenkomplex eine große Rolle, die Unkenntnis Englands von Polens wahrem Gesicht. Die dem Deutschen jahrhundertelanger Nachbarschaft geläufige Kenntnis der Brüchigkeit des polnischen Staats, seines Größenwahnsinns, seiner Eroberungslust und der rücksichtslosen Unterdrückung der nationalen Minderheiten ist dem Engländer aus verschiedenen Gründen fremd geblieben, wegen seiner angeborenen Abneigung, sich in fremde Verhältnisse und Gedankengänge zu vertiefen, wegen seiner gegenwärtigen Verstocktheit gegenüber allen für Deutschlands Forderungen vorteilhaften Beweis 145 Gründen. Und schließlich deswegen, weil während des fünfjährigen Waffenstillstandes in der deutsch-polnischen Auseinandersetzung 1934-1939 die der Deutsch-DIN-Minderheit zugefügten Unbilden nicht mit vollem Nachtruhe ausgewertet werden konnten. Daher herrscht gegenwärtig in der englischen Öffentlichkeit Zurückhaltung und Misstrauen gegenüber deutschen und Danziger Meldungen über die unerhörten polnischen Gewaltakte vor, und es besteht die Neigung im Zweifelsfall zugunsten Polens Partei zu ergreifen. V. Aufgrund der vorstehenden Darstellung der wägbaren und der stimmungsmäßigen Momente in der Einstellung Englands zum deutsch-polnischen Fragenkomplex kann die Frage jetzt gestellt werden, welche Haltung England sichtlich in einem deutsch-polnischen Konflikt einnehmen wird. Voraus 1. Die allgemeine Bemerkung ist vorauszuschicken, dass Großbritannien sich nicht im Vorhinein zu 100% gebunden hat, Polen in jedem Konfliktsfall beizustehen. Das würde der englischen Mentalität, sich immer noch eine Ausweichmöglichkeit offen zu halten, widersprechen. Daher die Abmachung, dass für England der Bündnisfall erst einträte, wenn Polens Unabhängigkeit bedroht sei. Damit ist eine gewisse Elastizität gewährleistet. Es wird auch behauptet, ist aber noch nicht erwiesen, dass Polen sich verpflichtet habe, bevor es zu den Waffen greife, sich vorher die englische Zustimmung dazu einzuholen. Dies würde freie Hand für England im Falle einer eigenmächtigen Kriegserklärung Polens bedeuten. Ebenso wenig wie ein automatisches Hineingezogenwerden Englands in einen deutsch-polnischen Konflikt um Danzig oder um den Korridor wahrscheinlich ist, ebenso falsch wäre es, sich die Fragestellung des Artikels des französischen Politikers Defundat zu eigen zu machen, Pourquoi mourir pour Danzig? Warum für Danzig sterben, und sie auf England anzuwenden? Eine solche Fragestellung würde an dem eigentlichen Problem vorübergehen. England ist nicht an Danzigs Schicksal vital interessiert, wohl aber daran, unter Beweis zu stellen, dass es die von ihm ausgestellten politischen Wechsel auch honoriert. 2. Aus dem zu 1 Gesagten geht hervor, dass die Frage, ob England in einen deutsch-polnischen Konflikt eingreifen wird, sich nicht allgemein mit Ja oder Nein beantworten lässt. Es muss vielmehr anhand des Einzelfalls versucht werden, sich über die jeweilige Haltung Englands klar zu werden. Es ergeben sich dann folgende Möglichkeiten: a. Danzig erklärt durch Senatsbeschluss oder Volksabstimmung seine Rückkehr zum Reich. Polen beantwortet dies nicht mit militärischer Aktion. Es finden keine Kämpfe statt, sondern höchstens lokale Schießereien. In diesem Fall würde sich England heraushalten. B. Wenn Polen auf einen Heimkehr zum Reich Beschluss des Senats mit militärischem Einmarsch antworten und den Bündnisfall als eingetreten erklären sollte, würde England Polen gemäß den wiederholt abgegebenen Erklärungen von Chamberlain und Halifax militärisch zu Hilfe kommen. C. Falls polnischerseits eine Provokation in Szene gesetzt werden sollte, etwa Beschießung eines deutschen Dorfs durch einen wild gewordenen polnischen Batteriechef oder Abwerfen von Bomben auf deutsche Ortschaften durch einen polnischen Flieger, so wäre für die Haltung Englands von entscheidender Bedeutung, dass 146 erstens der Tatbestand einwandfrei für die Weltöffentlichkeit klar ist, und dass zweitens die englische Öffentlichkeit Zeit hätte, sich über den Tatbestand und die polnische allein Schuld klar zu werden. Andernfalls würde die Gefahr bestehen, dass England bei der Voreingenommenheit gegenüber Deutschland zugunsten Polens Partei ergreift und im Falle von sich anschließenden militärischen Aktionen dem polnischen Hilferuf stattgibt, VGL hierzu die Ausführungen zu 4. D. Falls Deutschland aus irgendwelchen Gründen militärischer Art, etwa um einem als bevorstehend angenommenen polnischen Angriff zu begegnen, sich zu einem militärischen Vorgehen gegen Polen genötigt sehen sollte, so wäre damit zu rechnen, dass England Polen zu Hilfe kommen würde. Es wäre auch nicht wahrscheinlich, dass England neutral bleiben würde, falls Polen in einem solchen Krieg mit Deutschland in ganz kurzer Zeit militärisch niedergekämpft würde. Auch in diesem Fall würde es seine Entscheidungen nicht im Hinblick auf Polens Wohl oder Wehe treffen, sondern im Hinblick auf die Wahrung seiner Weltstellung. 6. Die vorstehend dargelegte Haltung Englands gegenüber Polen und dem deutsch-polnischen Fragenkomplex ist keine für alle Zukunft unveränderliche Größe. Das englisch-polnische Bündnis ist trotz der äußeren Starre intern dauernden Änderungen unterworfen. Das zeigt sich schon in wenigen Monaten seines Bestehens. Je weiter England in die verschlungenen Pfade der Ostpolitik einbezogen wird, desto mehr machen sich Zweifel und Bedenken geltend. Der unstillbare Geldbedarf Polens hat schon die Finanzverhandlungen zum teilweisen Scheitern gebracht. Die unverschämte Sprache der polnischen Presse wird zwar in der englischen Presse sorgfältig verschwiegen, aber doch in maßgebenden Kreisen mit Missbehagen vermerkt. Die militärische Stärke Polens erscheint bei näherer Prüfung fragwürdig. Die den Wert Polens als Bundesgenossen mindernde besondere Schwierigkeit des polnisch-russischen Verhältnisses wird allmählich erkannt. Die Ostpolitik Englands ist, wie das schon durch die Fortdauer der Verhandlungen mit der Sowjetunion bedingt ist, gegenwärtig noch im Fluss. Dazu trägt ferner der englischerseits als noch nicht endgültig geklärt angesehene Stand der Beziehungen zu Deutschland bei. Als ein fester Faktor in der englischen Gesamthaltung ist der Entschluss in Rechnung zu stellen, die um sich greifende Meinung zu widerlegen, dass England dekadent, unzuverlässig und schwach sei. Gerade in seiner Haltung gegenüber Polen wird sich Großbritannien bis auf Weiteres von diesem Gedanken von Dirks Angang bestimmen lassen. Hier mit dem Herrn Reichsaußenminister über den Herrn Staatssekretär vorgelegt. 64 Bericht des Botschafters von der Schulenburg vom 20. August 1939 über seine Unterredung mit Molotow am 19. August 1939 Adab BD. 7 Nummer 132, 133 Moskau, den 20. August 1939 0 Uhr und 8 Minuten nachdem ich in meiner heutigen ersten Unterredung mit Molotow, die um 14 Uhr begann und eine Stunde dauerte, die mir aufgetragenen Mitteilungen gemacht hatte, versuchte ich immer wieder, Molotow davon zu überzeugen, dass 147 Reise des Herrn Reichsaußenministers nach Moskau das einzige Mittel sei, um die wegen der politischen Lage dringend gebotene Beschleunigung zu erzielen. Müller-Thurn erkannte positive Bedeutung der vorgeschlagenen Reise, betonte, dass die Sowjetregierung die darin liegende Absicht verstehe und schätze, bleibe jedoch dabei, dass es vorläufig nicht möglich sei, auch nur annähernd den Zeitpunkt der Reise zu bestimmen, da sie einer gründlichen Vorbereitung bedürfe. Diese beziehe sich sowohl auf den Nichtangriffspakt als auch auf den Inhalt des gleichzeitig zu schließenden Protokolls. Der deutsche Entwurf des Nichtangriffspakts sei keineswegs erschöpfend, die Sowjetregierung wünsche, dass dem Nichtangriffspakt mit Deutschland einer der vielen Nichtangriffspakte, die die Sowjetregierung mit anderen Ländern, zum Beispiel mit Polen, Lettland, Estland und so weiter, geschlossen habe, als Muster zugrunde gelegt werde. Er überlasse es der deutschen Regierung, hieraus den ihr als geeignet erscheinenden auszuwählen. Ferner sei Inhalt Protokolls sehr ernste Frage und Sowjetregierung erwarte, dass sich Deutschland noch präziser dazu äußere, welche Punkte in dem Protokoll Aufnahme finden sollen. Die Einstellung der Sowjetregierung zu Verträgen, die sie schließe, sei sehr ernst, sie halte Verpflichtungen, die sie übernehme, und erwarte das Gleiche von ihren Vertragspartnern. Auf meine wiederholt und mit großem Nachdruck vorgebrachten Gründe der Eilbedürftigkeit entgegnete Molotow, dass bisher noch nicht einmal der erste Schritt durch den Abschluss des Wirtschaftsabkommens gemacht sei. Zunächst müsse das Wirtschaftsabkommen unterzeichnet und veröffentlicht werden und sich nach außen auswirken. Dann kämen der Nichtangriffspakt und das Protokoll dran. Von meiner Einwendung blieb Molotow scheinbar unberührt, so dass die erste Unterredung mit der Erklärung Molotow schloss, er habe mir die Auffassung der Sowjetregierung mitgeteilt und nichts mehr hinzuzufügen. Nachdem kaum eine halbe Stunde nach der Unterredung vergangen war, ließ mich Molotow bitten, ihn um 16.30 Uhr noch einmal im Kreml aufzusuchen. Er entschuldigte sich, dass er mich bemüht habe und erklärte, er habe Sowjetregierung berichtet und sei beauftragt, mir einen Entwurf für den Nichtangriffspakt zu überreichen. Was die Reise des Herrn Ram betreffe, so sei die Sowjetregierung damit einverstanden, dass Herr von Ribbentrop etwa eine Woche nach Veröffentlichung der Unterzeichnung des Wirtschaftsabkommens nach Moskau komme, wenn somit diese Veröffentlichung morgen erfolge, könne Herr von Ribbentrop am 26. August oder 27. August in Moskau eintreffen. Gründe für seine plötzliche Sinnesänderung gab Molotow nicht an. Ich nehme an, dass Stalin eingegriffen hat. Mein Versuch, Molotow zur Annahme eines früheren Termins zur Reise des Herrn Reichsaußenministers zu bewegen, blieb leider erfolglos. Text Nichtangriffspaktentwurfs folgt telegrafisch. Der sowjetische Nichtangriffspaktentwurf hat folgenden Wortlaut: Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik und Deutschland, geleitet von dem Wunsch nach Festigung der Sache des Friedens zwischen den Völkern und ausgehend von den grundlegenden Bestimmungen des Neutralitätsvertrages, der im April 1926 zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik und Deutschland geschlossen wurde, sind zu nachstehender Übereinkunft gelangt. Schulenburg 148 Artikel 1. Beide vertragsschließenden Teile verpflichten sich, sich gegenseitig irgendeines Gewalttaktes und irgendeiner aggressiven Handlung gegeneinander oder eines Angriffs aufeinander, sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen Mächten zu enthalten. Artikel 2. Falls einer der vertragsschließenden Teile Gegenstand eines Gewaltaktes oder Angriffs seitens einer dritten Macht werden sollte, so wird der andere vertragsschließende Teil in keiner wie immer gearteten Form solche Handlungen dieser Macht unterstützen. Artikel 3. Im Falle der Entstehung von Streitigkeiten oder Konflikten zwischen den vertragsschließenden Teilen über diese oder jene Fragen verpflichten sich beide Teile, diese Streitigkeiten und Konflikte ausschließlich auf friedlichem Wege mit Telefons gegenseitiger Konsultationen oder erforderlichenfalls mittels Schaffung von entsprechenden Schlichtungskommissionen zu regeln. Artikel 4. Der gegenwärtige Vertrag wird auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen mit der Maßgabe, dass, sofern einer der vertragsschließenden Teile ihn nicht ein Jahr vor Ablauf der Frist kündigt, die Dauer der Wirksamkeit des Vertrags automatisch für weitere 5 Jahre als verlängert gelten wird. Artikel 5. Der gegenwärtige Vertrag soll innerhalb einer möglichst kurzen Frist ratifiziert werden, wonach der Pakt in Kraft tritt. Postskriptum. Der gegenwärtige Pakt ist nur bei gleichzeitiger Unterzeichnung eines besonderen Protokolls über die Punkte, an denen die vertragsschließenden Teile auf dem Gebiet der auswärtigen Politik interessiert sind, gültig. Das Protokoll bildet einen integrierenden Bestandteil des Paktes. Schulenburg 65 Informationen von Lord Halifax an den britischen Botschafter Lorraine in Rom für eine Botschaft an Mussolini vom 19.08.1939 aus DBFP 7 Nummer 79.1. Ich billige Ihren Ton völlig, der nicht hätte besser sein können. Zweiter. Bitte bekräftigen Sie, was Sie gesagt haben, durch folgende Botschaft an den italienischen Außenminister, oder wer ihn immer in Rom vertritt und bitten Sie im Namen SMR, dass sie dringend an Signor Mussolini weitergeleitet werden möge. Sie wollen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass sie ihm korrekt übermittelt wird. In diesem Stadium informiere ich keine andere Regierung über diese Annäherung, und Sie sollten sie daher für sich selbst behalten und ersuchen, dass sich die italienische Regierung vor Publizität hütet. 3. Bei allen Informationen, die mich erreichen, bin ich beeindruckt von dem großen Ernst der Lage. Jeder Versuch, Polen eine einseitige Regelung aufzuerlegen, der zu widersetzen es sich gezwungen sieht, wird uns unverzüglich zu seiner Hilfe rufen, mit allen unseren Kräften. Die französische Regierung wird in derselben Lage sein. Ein europäischer Krieg muss sich daraus ergeben mit allen seinen erschreckenden Konsequenzen. Zu einem Zeitpunkt, der Vorabend eines solchen Unglücks sein könnte, ist es wesentlich, dass kein Platz für Zweifel irgendwo existieren darf, dass, falls dieses Unheil tatsächlich über Europa kommt und Italien dahin führt, sich an 149 die Seite seines Verbündeten zu stellen, Großbritannien und Italien sich trotz der langen Freundschaftstraditionen in der Vergangenheit im Krieg gegenüberstehen würden. Es würde eine gefährliche Illusion sein zu glauben, dass, falls ein Krieg einmal beginne, er durch die Niederlage Polens zu einem frühen Ende gebracht werden könnte. 4. Unter diesen Umständen ist es Pflicht aller derer, die den Tatsachen ins Gesicht blicken wollen und die Folgen eines allgemeinen Krieges voraussehen können, nichts ungetan zu lassen, was eine solche Entwicklung noch verhindern könnte. SMR würde natürlich erfreut sein, eine Verständigungslösung erreicht zu sehen durch freie Verhandlungen unter gleichen Bedingungen zwischen Deutschland und Polen, und würde zu jeder Zeit ihren Einfluss aufbieten, um Bedingungen zu erzeugen, unter denen dies möglich sein könnte. 5. Im gegenwärtigen Zeitpunkt der Spannung wird das klarerweise äußerst schwierig sein, und erste Vorbedingung ist, dass man sich Zeit lassen müsste, damit sich die Atmosphäre verbessere. 6. Von gewisser Seite sind Vorschläge gemacht für eine Konferenz über eine Basis, über die man sich entscheiden sollte. Wenn ein solcher Vorschlag von maßgebender Seite vorgebracht würde, würden wir dafür sein, dass in jeder Konferenz, die sich mit polnischen Interessen befassen würde, Polen gleichberechtigt teilnehmen muss. Unter den gegenwärtigen Umständen würden wir auch eine sowjetische Teilnahme vorschlagen müssen. Wenn dies von der italienischen oder von der deutschen Regierung überhaupt in Erwägung gezogen würde, könnten sie vielleicht das Hinzuziehen noch anderer Staaten vorzuschlagen wünschen. Während wir den Vorschlag einer Konferenz nicht auszuschließen wünschen, haben wir daher einige Zweifel, ob sie tatsächlich zu einem guten Resultat führen würde. Darüber hinaus ist es unser Eindruck gewesen, dass Herr Hitler Konferenzen abgeneigt sei. 7. Wir glauben, dass die wirkliche Schwierigkeit auf dem Wege zu einer dauerhaften Lösung, um es ganz offen zu sagen, der Zweifel ist, der hinsichtlich ihrer loyalen und korrekten Erfüllung bestehen würde. Der einzige Weg, dies zu überwinden, könnte vielleicht der sein, dass die Übereinkunft von anderen Mächten garantiert werden würde. Sie würde vielleicht weiterhin eine Bestimmung enthalten müssen für die Verweisung aller Streitigkeiten hinsichtlich ihrer Durchführung an eine unparteiische Autorität, die von beiden Seiten akzeptiert werden könnte, wobei die Ausführung ihres Urteilsspruches ähnlich garantiert werden müsste. 8. Ich habe es zu diesem kritischen Zeitpunkt für wichtig gehalten, Sie zu bitten, diese Botschaft Signor Mussolini zu geben, damit, falls eine Würdigung der Situation unserer eigenen überhaupt ähnlich ist, und falls er zu irgendeinem Zeitpunkt glaubt, durch einen offenen Meinungsaustausch zwischen unseren beiden Regierungen könnte einem nützlichen Zweck gedient werden, er sich in vollem Besitz der Ansichten SMR fühlen möge. 66 Bericht des italienischen Botschafters Attolico über seine Unterredung mit dem Reichsaußenminister von Ribbentrop am 19.08.1939 aus Michael Freund, Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, 3 Nummer 14. Ich habe Ribbentrop heute um 12:30 Uhr wiedergesehen, bevor er sich erneut 150 zum Führer begab. Er hat die Antwort des Führers auf meine gestrige Mitteilung folgendermaßen zusammengefasst. 1. Die Entscheidungen Deutschlands, wie sie dem Grafen Czarnöly mitgeteilt worden seien, seien bereits getroffen. Der Führer könne als Haupt des deutschen Volkes die polnischen Provokationen nicht länger dulden. Selbst wenn er es könnte, würde daraus ein solcher Prestigeverlust für die Achse erwachsen, dass deren Interesse auf irreparable Weise beeinträchtigt würden. 2. Deutschland habe den Krieg nicht gesucht. Es habe Polen ein historisches Angebot gemacht, auf das Polen mit der Mobilmachung geantwortet habe. 3. Der Führer bleibt bei der Ansicht, dass der Krieg lokalisiert bleiben wird und dass England und Frankreich nicht wagen werden, die Achse anzugreifen. 4. Selbst wenn sie es wagen würden, ist der Führer der Meinung, dass es für die Achse schwer sein würde, jemals bessere Bedingungen für die Auseinandersetzung zu finden. 5. Selbst wenn der Krieg verallgemeinert werden würde, würde er angesichts der Übermacht der Achse nur von kurzer Dauer sein. 6. Die Achse würde bei all dem imstande sein, einen langen Krieg auszuhalten, da Russland und Osteuropa, Deutschland und Italien alles liefern würden, was die beiden Länder brauchen. 67 Brief Adolf Hitlers an Herrn Josef Stalin vom 20. August 1939 aus Adab BD. 7 Nummer 142 Berlin, den 20. August 1939 16:35 Uhr. Führer beauftragte sie, sich umgehend bei Molotow anzusagen und ihm folgendes Telegramm Führers an Herrn Stalin auszuhändigen: Herr Stalin, Moskau. 1. Ich begrüße die Unterzeichnung des neuen deutsch-sowjetischen Handelsabkommens als ersten Schritt zur Neugestaltung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses aufrichtig. Zweiter. Der Abschluss eines Nichtangriffspaktes mit der Sowjetunion bedeutet für mich eine Festlegung der deutschen Politik auf lange Sicht. Deutschland nimmt damit wieder eine politische Linie auf, die in Jahrhunderten der Vergangenheit für beide Staaten nutzbringend war. Die Reichsregierung ist daher in einem solchen Falle entschlossen, alle Konsequenzen aus einer so eingreifenden Umstellung zu ziehen. Dritter. Ich akzeptiere den von Ihrem Außenminister Herrn Molotow übergebenen Entwurf des Nichtangriffspakts, halte es aber für dringend notwendig, die mit ihm noch zusammenhängenden Fragen auf schnellstem Wege zu klären. Vierter. Das von der Regierung der Sowjetunion gewünschte Zusatzprotokoll kann nach meiner Überzeugung in kürzester Zeit substanziell geklärt werden, wenn ein verantwortlicher deutscher Staatsmann in Moskau hierüber selbst verhandeln kann. Sonst ist die Reichsregierung nicht darüber im Klaren, wie das Zusatzprotokoll in kurzer Zeit geklärt und festgelegt werden könnte. 151. Fünfter. Die Spannung zwischen Deutschland und Polen ist unerträglich geworden. Das polnische Verhalten einer Großmacht gegenüber ist so, dass jeden Tag eine Krise ausbrechen kann. Deutschland ist jedenfalls entschlossen, diesen Zumutungen gegenüber von jetzt an die Interessen des Reichs mit allen Mitteln wahrzunehmen. Sechster. Es ist meine Auffassung, dass es bei der Absicht der beiden Reiche, in ein neues Verhältnis zueinander zu treten, zweckmäßig ist, keine Zeit zu verlieren. Ich schlage Ihnen daher noch einmal vor, meinen Außenminister am Dienstag, den 22. August, spätestens aber am Mittwoch, den 23. August zu empfangen. Der Reichsaußenminister hat umfassendste Generalvollmacht zur Abfassung und Unterzeichnung des Nichtangriffspakts, sowie des Protokolls. Eine längere Anwesenheit des Reichsaußenministers in Moskau als ein bis höchstens zwei Tage ist mit Rücksicht auf die internationale Situation unmöglich. Ich würde mich freuen, Ihre baldige Antwort zu erhalten. Adolf Hitler. Ich bitte das vorstehende Telegramm des Führers an Stalin, Herrn Molotow, schriftlich auf Bogen ohne Kopf zu übergeben. Ribbentrop 68, Aufzeichnung von Alfred Rosenberg über den zweiten Besuch des Berans V. Raab am 21.08.1939, Adab BD. 7 Nummer 151, Berlin, den 21. August 1939, Aktennotiz über den zweiten Besuch von Baron de Raab am 21. August, vormittags 12:30 Uhr, kommt Baron de Raab und teilt mit, dass er jetzt nach London fliege. Er bedankt sich für das ausgezeichnete Material über die deutschen Verfolgungen in Polen, das er entsprechend zu verwerten GI denkt. Er fragt noch einmal, was man tun könne, da die Dinge heute ja genauso seien wie vorher. Ich sage ihm, dass hier in Deutschland immer mehr der Eindruck sich verbreite, dass es sich bei den deutschen Verfolgungen in Polen nicht nur um den polnischen Hass gegenüber allem Deutschen handle, sondern da die Engländer das ohne weiteres zuließen, als eine politische Absicht Englands aufgefasst würde, eine Kriegsschuld zu konstruieren. Man glaube, dass die Engländer die unerträglichen deutschen Sternverfolgungen unterstützen in der Annahme, dass Deutschland sich derartige Herausforderungen, die jetzt schon durch Verhaftungen von Reichsdeutschen immer stärker werden, nicht bieten lassen könne. Ein aktiver Eingriff aber würde dann den gewünschten Vorwand geben, Deutschland alle Schuld zuzuschreiben. Ich sagte ihm, wenn die Kreise, von denen er spricht, wirklich einigen Einfluss hätten, dann könnten sie nur auf eine Erklärung dringen, dass die Garantie Englands unter anderen Voraussetzungen gegeben sei, als sie heute bestünden, wo Polen durch die Ausrottungsversuche seiner Minderheiten die Grundlagen zerstöre, die zur Anerkennung des polnischen Staates überhaupt geführt hätten. Ich füge ferner hinzu, meine rein persönliche Ansicht gehe noch dahin, dass die Dominions alle Ursache hätten, die britische Regierung von ihrer bisherigen Politik abzuziehen. Es käme also im Rahmen der britischen Legalität in Frage, die Dominions zu einer 152 gemeinsamen Erklärung in London zu veranlassen, die sich gegen die gesamte Politik der Churchill- und Eden-Gruppe richtet. Raab erklärt, Besprechungen nach Möglichkeit nach der Richtung einzuleiten, weil Major Winterbottom den Verbindungsoffizier vom Luftfahrtministerium zu allen übrigen Ministerien und Dienststellen darstelle. Er fügte hinzu, dass er als politischer Berater des Luftfahrtministeriums in einem möglichen Kriege seinen zweiten Aufenthalt in Genf nehmen werde und er selbst im Falle eines Konfliktes eine Verbindung aufrechterhalten wolle mit dem einzigen Zweck, eine Selbstvernichtung Deutschlands und Englands zu verhindern. Er würde gegebenenfalls Mitteilungen mit der Unterzeichnung Georg an einen unbekannten Mitarbeiter von uns senden. Es hat demnach den Anschein, als ob Raab seine Funktion bereits aufgenommen hat, da er bereits jetzt nach Genf fährt und, wenn sonst nichts passiert, nach dem Parteitag wieder vorbeikommt. Ich sagte ihm noch, dass ich selbstverständlich die Bemühungen von ihm und seinen Freunden im Luftfahrtministerium schätze, aber wir wüssten ja nicht, inwieweit sie auf die britische Politik Einfluss haben könnte. Vorerst müsste mit einer Haltung gerechnet werden, die sich in der Unterstützung Polens äußere. Im Übrigen sei diese Unterredung nicht dienstlicher Natur, sondern eine persönliche Aussprache. A.R. Rosenberg, 69, Auszug aus dem Bericht über die Unterredung zwischen Marschall Voricholo und dem französischen General d'Aumentze am 22.08.1939 aus Michael Freund, Geschichte des II. Weltkrieges in Dokumenten BD. 3, Dag. Nummer 33 S113 F. Marschall Voroschilow, ich bitte General Duomenze, mir das Dokument zu zeigen, das er von seiner Regierung erhalten hat und von dem ich brieflich informiert worden bin. Ich wüsste auch gern, ob die englische Mission eine Antwort auf die gleiche Frage erhalten hat. General Duomenze, ich besitze kein Dokument, aber meine Regierung hat mich dahingehend informiert, dass die Antwort auf die grundlegenden wesentlichen Fragen bejahend lautet. Mit anderen Worten, die Regierung hat mich zur Unterzeichnung einer Militärkonvention ermächtigt, die sowjetischen Truppen das Durchmarschrecht für die von ihnen näher bezeichneten Gebiete erteilt, nämlich den Wilner Korridor und, sofern es die gegebenen Umstände erfordern, Galizien und Rumänien. Marschall Voroschilow, besagt dies die Weisung der französischen Regierung? General Duomenze, ja, die französische Regierung hat mir diese Instruktionen erteilt. 153 Marschall Voroschilow, und die britische Regierung, General Duomenze, ich weiß nicht, ob Admiral Drax eine ähnliche Antwort von der britischen Regierung erhalten hat, aber es ist mir bekannt, dass der Admiral der Meinung ist, die Konferenz könne fortgesetzt werden. Marschall Voroschilow, dann ist die englische Delegation über diese Mitteilung im Bilde, General Duomenze, ja, ich sagte dem Admiral, dass die Antwort der französischen Regierung eingegangen wäre. Und ich betrachte es als nahezu gewiss, dass die englische Regierung die gleiche Antwort erteilen wird. Da ich jedoch für die militärischen Fragen verantwortlich bin, während der Admiral in erster Linie für die Marineangelegenheiten zuständig ist, genügt bereits diese Antwort, um unsere Konferenz fortsetzen zu können. Marschall Voroschilow, die englische Delegation ist möglicherweise damit einverstanden, dass General Duomenze für die militärischen Fragen zuständig ist. Aber mir scheint, dass die englische Mission, wenn auch nicht eine führende, so doch wenigstens eine gleichberechtigte Rolle bei unseren Verhandlungen spielt. Deshalb wird es offensichtlich schwierig, die Konferenz fortzusetzen. General Duomenze, ich denke, die Antwort der britischen Regierung wird in Kürze hier eintreffen. Marschall Voroschilow, ich bin noch an einer anderen Frage interessiert. Ich bitte um Entschuldigung, General, aber es ist eine sehr ernste Frage, und ich halte es für wesentlich, Sie aufzuwerfen. Marschall Voroschilow, über die Einstellung der polnischen und der rumänischen Regierung zu dieser Angelegenheit haben Sie nichts gesagt. Sind diese laufend über die Verhandlungen informiert worden, oder kommt die Antwort, die Sie erhalten haben, allein von der französischen Regierung, ohne dass zuvor mit Polen und Rumänien Verbindung aufgenommen wurde? General Duomenze, ich weiß nicht, welche Gespräche zwischen den Regierungen geführt worden sind. Ich kann nur wiederholen, was meine Regierung mir mitgeteilt hat. Wenn ich die Gelegenheit ergreifen darf, die mir unsere jetzige Unterhaltung bietet, möchte ich mir folgende Frage erlauben: Beabsichtigen Sie, unsere Gespräche beschleunigt fortzusetzen mit dem Ziel, eine Militärkonvention abzuschließen? Zu diesem Zweck bin ich hierher gekommen, aber die Zeit vergeht. 154 Marschall Voroschilow, zweifellos, die Zeit vergeht, aber es ist nicht unsere Schuld, wenn die englischen und französischen Unterhändler für diese Fragen so viel Zeit gebraucht haben. General Duomenze, ich gebe Ihnen recht. Es ist möglich, dass wir zu Beginn Schwierigkeiten hatten, das war nur natürlich und lag jenseits unserer Einflussmöglichkeit. Aber ich kann dem Marschall noch einmal versichern, dass ich bereit bin, so schnell und so wirksam wie möglich zu arbeiten. Marschall Voroschilow, ich bezweifle das keineswegs. Ich habe Sie in diesen Tagen kennengelernt, ich schätze Ihre Aufrichtigkeit und Ihren Wunsch, so schnell wie möglich zur Unterzeichnung einer Militärkonvention zu gelangen. General Duomenze, schnell und in gegenseitigem Vertrauen, wie es unter Soldaten, die einen gemeinsamen Feind haben, der Fall sein muss. Marschall Voroschilow, doch 11 Tage sind vergangen, und unsere ganze Tätigkeit hat darin bestanden, auf der Stelle zu treten. Bevor nicht alle Antworten offiziell eingegangen sind, kann ich meine Zustimmung zu weiteren Gesprächen nicht geben. Ich bezweifle nicht, dass der General von seiner Regierung eine bejahende Antwort erhalten hat, aber die Haltung Polens, Rumäniens und Großbritanniens ist noch ungewiss. Daher kann eine Weiterführung unserer Arbeit nur zu nutzlosen Gesprächen führen, was vom politischen Standpunkt aus eher Schaden als Nützen würde. Ich bin überzeugt, dass die Polen gern an unseren Gesprächen teilnehmen würden, wenn sie dem Durchmarsch sowjetischer Truppen zugestimmt hätten. Sie würden darauf bis dann den haben, hinzugezogen zu werden, ihr Generalstab würde keinesfalls den Wunsch gehabt haben, bei der Prüfung der Fragen, die sie so nahe angehen, ausgeschlossen zu bleiben. Da dies nicht der Fall ist, kann ich mir nicht denken, dass sie mit der Angelegenheit befasst worden sind. General Duomenze, das ist möglich, aber ich weiß es nicht und kann nichts dazu sagen. Marschall Voroschilow, wir wollen warten, bis sich alles aufgeklärt hat. General Duomenze, ich will gerne warten, aber ich will nicht umsonst warten. Ich will mich dem Marschall freimütig äußern. Es ist bereits angekündigt worden, dass jemand in Kürze eintreffen wird, solche Besuche gefallen mir nicht. Marschall Voroschilow, das ist wahr, aber die Verantwortung dafür tragen die Engländer und Franzosen. Das Problem militärischer Zusammenarbeit mit Frankreich ist seit mehreren 155 Jahren erörtert, aber niemals gelöst worden. Als die Tschechoslowakei im vergangenen Jahr unterging, warteten wir auf einen Wink Frankreichs. Unsere Truppen standen bereit, aber man gab uns kein Zeichen. Marschall Voroschilow, bitte, lassen Sie uns warten, bis die Situation geklärt ist, das heißt, bis wir die Antwort der britischen Regierung haben und bis wir uns über die Haltung Polens und Rumäniens klar geworden sind. Dann werden wir wieder zusammenkommen. Wenn diese Voraussetzungen nicht bestehen, ist es sinnlos, dass wir uns zusammensetzen, weil dann ein Ergebnis nicht erzielt werden könnte. Es ist wesentlich, dass die Antwort unzweideutig besagt, dass Polen laufend informiert wird. Ebenso ist es notwendig, dass die Antworten der britischen und der französischen Regierung in Übereinstimmung mit der polnischen und der rumänischen Regierung abgefasst werden. Wir wollen uns nicht der Gefahr aussetzen, dass Polen damit prahlt, unsere Hilfe, die wir ihm keineswegs aufzwingen wollen, zurückgewiesen zu haben. General Domenc, ich fasse das so auf, dass der Marschall sich auf eine Erklärung oder eine Information seitens der polnischen Regierung bezieht. Marschall Woroschilo, nein, das nicht. Ich frage, ob es sich um eine Antwort handelt, der die polnische und die rumänische Regierung zugestimmt haben, oder einfach um eine Stellungnahme seitens der französischen Regierung etwa auf folgender Linie: Wir haben diese Fragen an Polen gerichtet und hoffen, dass die Antwort bejahend lauten wird, und so fort, das ist für uns keine Antwort. Das ist unnützer Zeitverlust. Ich vertraue dem General bedingungslos, und der General vertraut seiner Regierung, aber in diesem Punkt müssen wir absolut klar sehen. Wir müssen eine unzweideutige Antwort von den Regierungen dieser Länder haben, die zeigt, dass sie dem Durchmarsch unserer Truppen zustimmen. Marschall Woroschilo, ich habe bereits gesagt, dass, wenn die Polen eine zustimmende Antwort erteilt hätten, sie darauf bestanden haben würden, an unseren Gesprächen teilzunehmen. Da sie das nicht getan haben, geht daraus hervor, dass sie von der Angelegenheit nichts wissen oder eine ablehnende Haltung einnehmen. General Domenc, ich sehe, dass der Marschall nicht die Absicht hat, unsere Arbeit in den nächsten Tagen fortzusetzen, und mir bleibt nur übrig, diese Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Trotzdem bin ich noch überzeugt, dass wir guten Grund haben, unsere Arbeit fortzuführen. Marschall Woroschilo, wir dürfen mit nutzlosem Tun keine Zeit verlieren. Wenn vollständige Klar 156-Heit geschaffen ist und alle Antworten eingegangen sind, werden wir weiterarbeiten. 70 Bericht über die Sitzung des britischen Kabinetts vom 22. August 1939, DBFPBDWN Nummer 140, das Kabinett hat bei seiner heutigen Zusammenkunft die internationale Situation in allen ihren Respekten betrachtet. Zusätzlich zu einem Bericht, der über militärische Bewegungen in Deutschland eingegangen war, nahm das Kabinett KINFNIS von dem Bericht, dass ein Nichtangriffspakt zwischen der deutschen und der sowjetischen Regierung vor dem Abschluss stünde. Es gab keine Unschlüssigkeit in der Entscheidung, dass ein solches Ereignis in keiner Weise seine Verpflichtungen gegen Polen berühren würde, die es wiederholt öffentlich dargelegt hat und die zu erfüllen es entschlossen ist. Das Parlament ist für den nächsten Donnerstag, 24. August, zusammengerufen worden und die Regierung beabsichtigt, beide Häuser aufzufordern, das Verteidigungsgesetz durch alle seine Stadien gehen zu lassen. Die Folge davon wird sein, die Regierung in eine Lage zu versetzen, alle notwendigen Maßnahmen ohne Aufschub zu ergreifen, sollte die Situation es erfordern. In der Zwischenzeit werden von den Fachministerien andere Maßnahmen von Vorsichtscharakter ergriffen. Trifft, die sie zu diesem Zeitpunkt für notwendig erachtet, bleibt sie der Meinung, dass es nichts in den Schwierigkeiten gibt, die zwischen Deutschland und Polen auch gekommen sind, was die Anwendung von Gewalt, die einen europäischen Krieg mit allen seinen tragischen Folgen in sich schließt, rechtfertigen würde, bereit, wie sie es immer war, dazu beizutragen, solche Bedingungen zu schaffen. Aber wenn trotz aller ihrer Anstrengungen andere auf Gewaltanwendung bestehen, ist sie bereit und entschlossen, dieser bis zum Äußersten zu widerstehen, während die Regierung diese Vorsichtsmaßnahmen SMR ist 71 Rundtelegramm des Staatssekretärs V. Weizsäcker an die Missionen vom 22.08.1939 über die Vorgeschichte des Abkommens mit der Sowjetunion ADAP BD. 7 Nummer 18 zur Information und Sprachregelung, Normalisierung und Besserung der Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetunion ist seit Monaten in langsamer und stetiger Entwicklung vorbereitet worden. Ausgangspunkt waren die wiederaufgenommenen Wirtschafts- und Kreditverhandlungen, die am 19. August zu einem Abkommen geführt haben, das den deutsch-sowjetischen Wirtschaftsverkehr auf eine verbreiterte und vertiefte Grundlage gestellt hat. Gleichlaufend mit diesen Verhandlungen ging die politische Fühlungnahme, die in den letzten Wochen zu einem intensiven Meinungsaustausch zwischen Berlin und Moskau geführt hat. Diese Entwicklung fand seit Monaten in der maßvollen Haltung der deutschen Presse ihren Ausdruck, sie wurde nach 157 erster. Italien keinerlei Absicht hat, in einen allgemeinen europäischen Krieg hineingezwängt zu werden, zweiter. Italienische Regierung glaubt, dass sie einen Rechtsgrund, ihr Bündnis mit Deutschland zu kündigen, schon hat, wenn Hitler das Tempo forciert und sich in Krieg stürzt, dritter. Czarnöl in Verteidigung der Achsenpolitik die ganze Zeit gegen seine innersten Neigungen gehandelt hat, aber die Politik des Duce treu ausgeführt hat, vierter. Czarnöl jetzt wirklich die Hosen voll hat und umgeschwenkt ist, fünfter. Es Czarnöl ziemlich deutlich dämmert, dass Deutschlands Verbündeter zu sein das gleiche ist wie Deutschlands Vasall zu sein und dass, wenn Italien auf Deutschlands Seite kämpft, es wahrscheinlich sein Imperium verlieren wird, ob Deutschland den Krieg nun gewinnt oder verliert, sechster. Mussolini ebenfalls seinen innersten Gefühlen Gewalt angetan hat, als er mit seiner ganzen Willenskraft und Energie auf die Verbindung mit Deutschland hingearbeitet hat. verräterischen Haltung der Deutschen sogar gegenüber ihren Verbündeten zusammenzufahren und übel zu nehmen, dass man ihn fühlen lässt, dass er nur der Junior-Teilhaber ist, aber auch er beginnt vor der arroganten und gebiete siebte. Tschernö bis vor ganz kurzer Zeit von der deutschen Militärmacht geblendet war, aber jetzt beginnt, einige Zweifel zu hegen, achte vom Duce-i abgesehen ist Tschernö ist, dessen persönlicher Einfluss nicht unterschätzt werden darf, der das Kabinett hinter sich hergezogen hat. 73 Bericht des britischen Botschafters Lorraine in Rom an Lord Halifax über seine Rücksprache mit dem Grafen Tschernö am 22.08.1939 aus DBFP Nummer 166 vom 23.08.1939 1. Ich sah Graf Tschernö um 8 Uhr abends. Er sagte mir, dass Mussolini und er sehr sorgfältig meine mündlichen Mitteilungen untersucht hätten, die auf ihrem Telegramm, Nummer 79, beruhten, dass Duce-i keine von ihrer Abschätzung abweichende Meinung hätte noch den Gedanken eines Meinungsaustausches zurückweise, und dass er diese klare Darlegung der Position SMR willkommen hieße. Der Duce-i hätte jedoch mit Betonung seine persönliche Ansicht ausgedrückt, die wir, wie Graf Tschernö sich beeilte zu sagen, nicht als einen Vorschlag oder auch nur als einen Wink betrachten sollten, dass der erste Schritt, der unternommen werden müsste, in Richtung der Erzielung von Bedingungen, unter denen eine gleichberechtigte Verhandlung stattfinden könnte, der wäre, dass SMR der polnischen Regierung Ratschläge zur Mäßigung erteilen sollte und insbesondere sie drängen, direkten Kontakt mit der deutschen Regierung unverzüglich wiederherzustellen. Zweiter. Es scheint mir sehr bedeutsam, dass dies genau mit der Information übereinstimmt, die Ihnen von Sir N. Henderson in seinem Telegramm, Nummer 127, übermittelt wurde, welches mich erst nach Rückkehr in die Botschaft erreichte.